Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem Aushilfs-Jedi und dem Zeilenende. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo. Hallo, ist so ruhig hier. Ja. Ja, das Feuerwerk ist vorbei. Ja, es liegt noch Feinstaub in der Luft. Ja, das war ja eh die Tage jetzt richtig schön. Es war so kalt, feucht und dann durch das Feuerwerk so richtig feinstaubig. Also frohes neues Jahr, Leute. Genau. Seid gut gerutscht. Ja, lasst euch gut gehen, 2019, ne? Genau, mach das Beste draus. Es wird schlimm genug. Und wir dachten schon, dieses Feuerwerk ist jetzt wegen der 100. Folge, aber war dann doch nur ein Jahreswechsel. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Meinst du? Ja, also ich meine, das beweist mir das Gegenteil. Nö, warum? Siehst du, es war unser Feuerwerk. Was ist denn das jetzt für ein Wissenschaftsverständnis? Beweise mir das Gegenteil! Ja! Ein Satz ist gültig, solange seine Widerlegung nicht gilt. So funktioniert das Christentum seit über 2000 Jahren. Ja, es muss auch widerlegbar sein, Karl Popper. Ja, natürlich. Empirie. Ja klar, es ist widerlegt. Durch Empirie wäre es widerlegbar. Also, fang mal an. Du müsstest ja beweisen, dass es nur den Grund gäbe und definitiv nicht den Grund der 100. Das heißt, deine Rakete hättest du nicht in dem Bewusstsein verschießen dürfen, dass, und du kannst ja nicht ausschließen, dass irgendein Fan wusste, dass es unsere 100. geben wird und in diesem Zuge quasi jetzt sein Neujahrswunsch war, dass es eine schöne 100. und quasi sein Feuerwerk Teil unserer Feier war. Nein, der Witz bei Karl Popper ist, behaupte was und dann muss es nur falsifizierbar sein. Und solange es nicht falsifizierbar ist, ist es eine gute Hypothese. Nein, solange es nicht falsifiziert ist, ist es eine gute Hypothese. So. Und meine Hypothese, dass das ganze Feuerwerk da zu Ehren unserer 100. Folge stattgefunden hat, ist eine These, die empirisch widerlegbar ist. Und jetzt musst du es nur tun. Ja, sie ist ja empirisch widerlegt. Weil? Wir nur 10.000 Hörer haben und die anderen 80 Millionen in Deutschland uns gar nicht kennen. Und? Entsprechend können diese 10.000 nicht interagieren. Die deutsche Bundesregierung ist auch nicht von allen gewählt worden und repräsentiert sie trotzdem. Wir sind nicht gewählt. Ja, aber wir sind toll. Ja, wir sind die Auserwählten, aber wir sind nicht gewählt. Ja, noch nicht. Na gut, also kommen wir mal zum Punkt. Wir sind übrigens auserwählt, auch beim Podcastpreis wieder teilzunehmen. Haben wir unsere Kategorie jetzt bekommen? Ja, wir sind immer noch Unterhaltung. Wir sind immer noch nicht attraktivstes Nerd-Duo mit angeschlossenem Podcast-Format. Ja doch, den Preis gewinnen wir dieses Jahr wieder. Aber ach so. Wir werden nicht in Unterhaltung gewinnen. Meinst du? Wir werden allerdings nicht zurückziehen, oder? Ich ziehe nie zurück. Okay, dann ziehen wir nicht zurück, weil irgendwer wird uns nominiert haben und wir wollen das respektieren, dass uns jemand nominiert hat. Dementsprechend kein Paukenschlag, wir gehen da raus oder so. Ne, wir bleiben nominiert und wir werden da nicht großartig teilnehmen. Wir machen da auch keine Werbung für, wir sind jetzt so ein bisschen die nächsten Wochen im Winterschlaf. Im Winterschlaf. Also wir haben jetzt uns zu Weihnachten einen angefressen und ja, sind jetzt eigentlich nur noch deswegen wach, weil wir noch das Jahr aufarbeiten müssen. Ja, wir genau, haben nicht noch eine zweite Jahreshälfte übrig. Und da, genau, und das ist noch Restalkohol im Blut, der muss erst noch raus. Na gut, dann steigen wir doch einfach mal ein. Es geht los mit dem Juli. Es geht los mit dem Juli. Das Thema der Woche. Donnerstag, 12. Juli 2018. Karlsruhe, Deutschland. Der dritte Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass der Vertrag über ein Benutzerkonto bei einem sozialen Netzwerk grundsätzlich im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Erben des ursprünglichen Kontoberechtigten übergeht, sodass diese einen Anspruch auf Zugang zu dem Konto und dessen Inhalten haben. Das heißt, poste nichts, was du nicht möchtest, dass es deine Kinder lesen. Genau, das heißt es. Aber die viel interessantere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was wird dann mit Influencer-Konten? Na, Bibis Baby erbt Bibis Konto. Ja, aber wird dann Bibis, ich meine, ein Social-Media-Konto funktioniert ja, dass es eine Persönlichkeit repräsentiert. Wird dann, wenn Bibi stirbt, Bibis Baby zu Bibi? Ja. Also, das heißt... Sie ist ja nicht Bibi, sondern sie ist ja Bibis Beauty Palace. Also, aha. Ja, aber Bibis Beauty Palace wird ja präsentiert durch Bibi, die Bibis Beauty Palace ist. Genau. Und wenn das Baby, nennen wir es Shania, es sieht so aus wie eine Shania, wenn Shania dann irgendwann Influencerin wird und Shanias Voodoo-Salon macht, muss die dann, wenn Bibi stirbt, einfach in das Konto reinschlüpfen? Du kannst ja den Kontonamen ändern. Du könntest da auch Bibis Babys Beauty Palace draus machen. Bibis Baby Beauty Palace. Bibis Babys Beauty Palace. Okay. Bibis? Ja. Geht die? Ja. Babys? Okay. Beauty Palace. Okay. Das heißt dann aber auch, dass Bibis Baby so lange keine eigenen Babys bekommen und erwachsen werden darf, bis Bibi gestorben ist, weil so lange ist sie ja noch Bibis Baby und das wäre irgendwie strange. Sie könnte auch jederzeit das Konto löschen. Bibi oder Bibis Baby? Beide. Beide jeweils? Jeweils derjenige, der das quasi in dem Augenblick in der Hand hat. Okay. Und die Rechte hat. Also, wenn du quasi stirbst. Ja. Und deine nahen Verwandten haben dann Zugriff auf dein, keine Ahnung, Grindr-Profil. Ich hoffe, dass meine nahen Verwandten nicht wissen, was ein Grindr-Profil ist. Dann würden deine nahen Verwandten quasi sehen, wen du A, beinahe gehabt hättest in den nächsten Wochen und B, wen du möglicherweise auch verschmäht hast. Und die könnten dann Entschuldigungen schreiben. Er war nicht mehr ganz zurechnungsfähig, er war dem Tode nahe. Genau. Das ist natürlich clever. Aber will ich das? Das Lustige ist ja tatsächlich, bei mir wäre dann jedes Kind automatisch Aushilfspadawan. Ja, ja, aber sobald du tot bist, wir können die ja dann auch zu Jedis werden, oder? Genau. Nur, aber erst dann, oder? Sie werden dann Aushilfs-Jedi. Das ist mehr so eine Sith-Nummer, oder? Ja, das wäre nicht Aushilfs-Jedi. Ey, vielleicht solltest du dich doch umbenennen. Der Aushilfs-Sith. Darth Nemi. Darth Nemi. Ja, gut, ich meine, deine Verwandten würden vielleicht tatsächlich mit deinem Grindr, würden ja wahrscheinlich nicht mal wissen, dass du ein Grindr-Profil hast. Wie gesagt, das hoffe ich, dass sie das nicht. Aber kann man nicht, wenn man, loggt man sich da nicht auch möglicherweise mit diesem Facebook-Login parallel ein und man könnte dann quasi über Facebook rausfinden, wo man sich eigentlich alles mit Facebook eingeloggt hat? Das könnte man herausbekommen und jetzt weiß ich auch, warum ich nirgendwo dieses Facebook-Login-Ding mache. Du siehst schon. Die Datensparsamkeit ist manchmal nicht verkehrt. Ja, ja, ja. Und das ist, ich finde, das ist doch eigentlich voll der Angriff auf die Datensparsamkeit. Das sind schließlich meine Daten und die haben in den Fingern meiner Angehörigen nichts verloren. Vielleicht solltest du sie einfach nicht ins Internet schreiben, dann sind sie da nicht. Ja, das betrifft auch mein Facebook-Profil. Das geht meine Eltern auch nichts an. Vielleicht solltest du tatsächlich dann so einen Deadman-Switch einbauen. Ein was? Ein Deadman-Switch. Gesundheit. Ein Deadman Switch ist eine Sicherung, dass jemand alle 5 Minuten beispielsweise auf den Knopf drücken muss, dass er noch lebt. Ah. So bei Busfahrern, bei Baggerfahrern. Diese berühmt-berüchtigte, dieser Bombenzünder, den man in der Hand hält, damit man nicht erschossen wird. Nein, nein, nein. Das ist die Maschine, die du betreibst, ja, fährt nur, wenn du alle 5 Minuten auf einen Knopf drückst und auch noch belegst, dass du ja wach bist. Das heißt auf Deutsch, der LKW-Fahrer fährt, es macht Beep, er drückt auf den Knopf. 5 Minuten später macht Beep, er drückt auf den Knopf. Mhm. Drückt er nicht innerhalb einer gewissen Zeitspanne auf den Knopf, dann ist er quasi tot oder schläft. Dead Man Switch. Okay. So, dann schaltet die Maschine von automatisch ab. Dann schaltet die Maschine quasi ab und fährt an die Seite und Feierabend. Aha. Dann hält die, dann gibt die Maschine quasi kein extra Gas. Damit kann er quasi nicht irgendwie zum Ja. I get it. Also es ist ein Social-Media-Profil, das nur dann bestehen bleibt, wenn du dich regelmäßig einloggst. Genau. Gab es früher, lief dann ab, haben viele Plattformen früher so gehandhabt, weil sie tatsächlich datensparsam sein wollten und nicht irgendwelche Datenleichen haben wollten. Mhm. In der Zwischenzeit haben das fast alle Daten, oder alle sozialen Netzwerke abgeschafft, weil du kannst mit Nutzerzahlen besser werben als mit keinen Nutzerzahlen. Ja, naja, ich meine, solange du irgendwie es regelmäßig schaffst, auch nur einen halbwegs interessanten Inhalt zu produzieren, wo die Leute sagen, das ist wertvoll, zwingst du sie dazu, einfach häufiger auch mit der Plattform zu interagieren. Also so doof ist das auch nicht. Ja gut, aber es gibt, also hast du mal meinen Tumblr-Account in den letzten Monaten gesehen? Ich wusste gar nicht, dass du einen Tumblr-Account hast, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass du da keine schwule Fanart drauf produzierst. Warum auch? Ja, stimmt, das darf man ja in Zukunft nicht mehr bei. Nein, warum sollte ich das tun? Dementsprechend. Die meisten Künstler, die dahinter stecken, sind Frauen, da frage ich mich auch, was soll der Scheiß? Siehst du? Dementsprechend, nee, tatsächlich, Tumblr ist bei mir so, zum Beispiel sowas, das habe ich irgendwann mal betrieben, weil ich geblockt habe und man forget Tumblr. It. Ja. Nein, da ich habe quasi auf Tumblr einfach nur meinen Blog auch noch republiziert. Ah. Ja, verbreitet und da fliegt nichts mehr hin. Also das ist tot, glaube ich. Da lötet höchstens noch irgendwie die neuesten Podcast-Folgen vom Aushilfs-Jedi-Podcast. Okay. Aber ansonsten, nee. Nee. Würdest du wollen, dass deine Eltern deinen Tumblr-Account finden? Ja, mein Tumblr-Account wäre kein Problem. Gut. Was wäre kein Problem? Du meinst, was wäre ein Problem? Was wäre kein Problem? Was wäre nicht kein Problem? Genau, du hast es erfasst. Ich glaube Twitter. Twitter, die Gosse der Nation. Na, also ich wie man auf Twitter so in Nachrichten beschimpft wird, das ist schon sportlich. Dementsprechend, nee, muss jetzt nicht sein. Na gut, dann solltest du deinen Twitter-Account sichern und ich schau mal, was ich so an Dating-Profilen, glaube ich, in nächster Zeit vernichten muss. Ach, vergeben. Nein, dem Tode nah. Ah, okay. Das ist ja auch so eine spannende Frage. Tod? Vergeben? Nein, dem Todenamen. Ja, da können wir uns noch dazu sagen, der Mensch von Lovo hat sich nochmal gemeldet. Lavu. Ah, der. Hat sich nochmal gemeldet. Der hat Marlena ein paar Fragen beantwortet. Die hat er nochmal recherchiert und freundlich nachgefragt. Und tatsächlich muss es wohl so sein, dass Lavu Profile dann sperrt, wenn sie unnormales, überdurchschnittliches Verhalten an den Tag legen. Das heißt, wenn du kurz vor Weihnachten... Wenn die zu häufig online sind. Ja, entweder das oder wenn sie zu viel wischen oder wenn sie zu viel schreiben wahrscheinlich. Also dementsprechend, wer also quasi verzweifelt ist, sollte Lavu nicht benutzen. Ja, ich merke das. Also Lavu ist definitiv nichts für Neurotiker, die ständig nachgucken. Ist nichts für Menschen mit Putzfimmel und nichts für Schriftsteller. Ja, genau. Also ich glaube, wenn man da tatsächlich effektiv mal so seinen Urlaub durchdatet, um einfach nur zu gucken, was man haben möchte, dann fliegt man da wahrscheinlich raus. Also sagen wir es mal so, der Witz ist der, du darfst es ohne Verifizierung wohl nutzen, aber wenn der Algorithmus feststellt, dass du überdurchschnittlich es nutzt, dann erwartet der Algorithmus quasi, dass du dich verifizierst. Dann ist quasi diese Verifizierungsfreiheit aufgehoben. Mhm. Dann musst du dich verifizieren. Du kannst dich auch jederzeit kostenlos verifizieren, aber ja, also sagen wir es mal so, wer es auf jeden Fall kostenlos nutzen möchte ohne Verifizierung, der sollte es eigentlich nicht effizient nutzen wahrscheinlich. Ja, und sollte sich Gedanken darüber machen, ob er will, dass seine Eltern was lesen. Spätestens wenn du dann gesperrt wirst, weißt du, du bist überdurchschnittlich frustriert. Du hast es überdurchschnittlich nötig, ja? Ja, kann man ja mal machen. Okay. Das Thema der Woche. Purchase, Vereinigte Staaten. Der US-amerikanische Konzern PepsiCo kauft für rund 3,2 Milliarden US-Dollar die israelische SodaStream, ein Hersteller von Trinkwassersprudlern. Die Übernahme soll bis Januar 2019 abgeschlossen sein. Okay. Trinkwassersprudler, das sind diese Geräte, wo du da quasi in deine Küche stellst, eine Flasche reinklemmst und dann einfach oben drauf drückst. Genau. Jetzt weißt du, wie Pepsi in Zukunft hergestellt wird. Die müssen nämlich jetzt quasi Make America Great Again. Die müssen Arbeitsplätze schaffen, also stellen die jetzt quasi in ihre Fabriken nicht mehr Maschinen, die da sprudeln, sondern ja, stellen die da Mitarbeiter rein. Und die drücken dann auf den Knopf und füllen das ab. Okay, aber ist der eigentliche Sinn nicht, dass man das Sprudeln in die Heimarbeit verlegt? Genau. Das ist dann die zweite Option. Also die Leute sie kaufen jetzt quasi den zweiten Absatzmarkt auch noch gleichzeitig mit. Mhm. Ja, ich meine, also ne, die Leute, die Angestellten müssen gar nicht mehr in die Fabrik kommen zu sprudeln, sondern die kriegen so ein Gerät nach Hause und können dann selber sprudeln und damit, das ist Arbeitsbeschaffung. Oder die kommen zu dir nach Hause und sprudeln möglicherweise. Da kannst du so quasi so einen Pepsi-Service. Ah, so wie von hier diese Foodbring-Dienste. Genau. Die kommen dann, die geben die Pizza nicht nur ab, sondern kommen auch noch rein und sprudeln dir deine Pepsi auf. Ja, dann Lieferando PepsiCo. Pepsi-Kando. Ja, in dem Fall ist es tatsächlich so, und sie kaufen in dem Fall den zweiten Absatzmarkt. Das heißt auf Deutsch, die Leute, die sagen, die Plöre sauf ich nicht, die zahlen trotzdem Geld dafür, dass sie Pepsi reich machen. Mhm. Weil Pepsi verdient ja jetzt quasi auf einem zweiten Weg auch noch was. Das ist so wie Monsanto gekauft worden ist von Bayer. Ja. Monsanto macht krank, Bayer macht gesund. Super. Läuft. Ja. Also das war jetzt nur ein Gerücht mit Monsanto, dass es krank macht. Das ist nicht bewiesen. Das ist nur eine Theorie. Das ist nur eine stabile Theorie, die durch Empirie widerlegt werden könnte, es aber bislang nicht wurde. Naja, Fakt ist, um da mal auf den Punkt zu kommen, 3,2 Milliarden kauft ein US-amerikanisches Unternehmen ein israelisches Unternehmen. Also Die Menschen, die ständig mit Verschwörungstheorien hantieren, sagen ja immer, es ist das Finanzjudentum. Ja, aber in dem Fall wird ja ein israelisches Unternehmen. Amerikaner. Du hast da was falsch verstanden. Das Finanzjudentum sitzt in den USA. Ach so? Das ist quasi aber nicht bei Pepsi. Ja, die holen sich ein Stück. Das muss ja von irgendjemandem sein, der Wall Street finanziert worden sein. Die holen sich jetzt ein Stück Heimat in die neue Heimat. Ah ja. Das ist als nächstes, kaufen sie dann, keine Ahnung, was stellt Israel noch her? ICQ haben sie schon gekauft. ICQ haben sie schon gekauft. Orangen. Aha. Ja, ich erinnere mich, der düster Weintrauben. Tel Aviv, islamischen Terrorismus. Nein, das tun sie nicht. Die haben sie schon importiert. Genau. Ja, das ist israelische Qualitätsprodukte. Keine Ahnung, Sicherheit. Das ist ein Fall für einen Höreraufruf. Ja. Erzählt uns, was ist... Qualitätsprodukte aus Israel. Genau. Sagt mal. Genau, SodaStream gilt jetzt nicht mehr. Das gehört zu PepsiCo. Genau. Aber trotzdem 3,2 Milliarden ist es wert. 3,2 Milliarden für so eine scheiß CO2-Flasche. Genau, für die Idee, CO2 in Wasser zu blasen. Das hat die Natur schon vor ein paar Millionen Jahren sich ausgedacht. Kriegt die eigentlich dafür Geld? Was? Ich meine, das Patent für CO2 in Wasser hält ja Mutter Natur. Ich glaube, die waren in München auf dem Patentamt. Dementsprechend ging das nicht. Verdammt. Ja. Wollen wir da schnell was fälschen? Ich glaube nicht. Okay, dann nicht. Ich meine, die große Frage ist halt 3,2 Milliarden. Wie viel Internetgiganten sind das dann quasi? Nicht so viele, oder? Also wie teuer war denn Insta und sowas? Ich habe keine Ahnung. Also ich meine, mit Milliarden kann man schon heutzutage Internetriesen kaufen. Mit Milliarden kann man Internetriesen kaufen. Ja. Und ich meine, lass nicht vergessen, es war im August, da hatten die noch Geld. Also die Amerikaner oder Pepsi? Na alle, scheinbar. Im August war noch ganz viel Geld zu haben. Da haben sie noch gedruckt. Ja, wir haben jetzt die Druckerpresse ein bisschen zurückgefahren, aber ich glaube, Geld ist in der Welt immer noch genug da. Ja. Sponsored by Product Placement. Das auch. Na gut. Haben wir da noch irgendwas Schlaues dazu zu sagen? Ansonsten? Nee, wenn du nicht gerade den aktuellen Wechselkurs zum Schekel kennst, dann nicht. Nee. Das Thema der Woche. 25. September 2018. Berlin, Deutschland. Der CDU-Politiker Ralf Brinkhaus gewinnt überraschend die Wahl zum Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag mit 125 zu 112 Stimmen gegen Amtsinhaber Volker Kauder. Wir wollten da schon letztes Mal, als das irgendwie Thema war, nicht drüber sprechen. Was ist denn jetzt das Thema dabei? Das Thema ist, dass die Geburtsstunde der Demokratie in Deutschland war. Dass die CDU plötzlich beschlossen hat, dass man Ämter bei ihnen auch durch echte Wahlen mit Konkurrenz gewinnen kann. Ach, konnten wir das vorher nicht. Nee, das konnte man vorher nicht. Nee, das, da ist man per Akklamation des Volkes auf einem Parteitag gewählt worden. Das ist in kürzester Folge. Musst du überlegen, erst gab es eine Kampfkandidatur um den Fraktionsvorsitz. Dann gab es eine Kampfkandidatur über den CDU-Vorsitz. Ja. Als nächstes machen die noch eine Urwahl für den Kanzlerkandidaten. Und wir wissen, was mit Parteien passiert, die ihre Kanzlerkandidaten von der Basis wählen lassen. Wir haben also das Ende der Sozialdemokratisierung der CDU erlebt. Bei der nächsten Wahl werden die abstürzen. Hat die SPD jemals ihren Kanzlerkandidaten per Akklamation, Urabstimmung vom Wahlvolk, vom Parteivolk? Vom Parteivolk, ja. Haben die wählen lassen? Die lassen immer wählen. Wer stand denn da zur Wahl? Immer nur einer, aber es war demokratisch. Oh, ich dachte immer, bei der SPD gab es sowas nie. Ja, doch. Also dementsprechend ist deine These widerlegt, Popper. Ne? Popper, ja, und so. Ich fand das noch aus einem interessanten Punkt interessant, weil Ralf Brinkhaus... Aus einem interessanten Grund fandst du es interessant? Ja! Aus einem spannenden Grund ist es spannend. Ja, das ist besser als Bibis Beauty Baby Bellis. Aus einem witzigen Grund ist es witzig. Ja, du hast es erkannt. Wenn ein Mensch zu wenig in einem Jahr geknuddelt wird, ja, ist er dann unterdrückt? Ja, ist der. Außerdem, jetzt lass mir ein bisschen Suchmaschinenoptimierung. Ich muss noch ein paar Keywords einstreuen. nein, das Interessante an der ganzen Nummer ist ja, dass Ralf Brinkhaus im Prinzip daran schuld ist, dass Jörn Spahn nicht CDU-Vorsitzender auch geworden ist. Warum? Naja, weil Angie dann zu früh zurückgetreten ist, dass er sich den Posten hätte schnappen können. Er hätte auch so nicht die Chance gehabt. Natürlich. Nein. Zweifelst du an der Kompetenz unseres lieben Jörns? Ja. Warum? Weil Fritze Merz ihm das Ding weggenommen hat. Ja, aber pass auf. Es konnte nur einen richtig gnadenlos neoliberalen, unqualifizierten Kandidaten mit Wirtschaftserfahrung geben, ja. Nee, mit Wirtschaftserfahrung wäre ja sowieso nur Fritze Merz. Das ich glaube, der Jörn war auch schon mal in der Wirtschaft. Ein Heben, ne? Ja, ja. Alter Theo-Heuss-Spruch, das Geld gehört in die Wirtschaft, wir wissen nur nicht in welche, deswegen gehen wir in alle. Mehr Wirtschaftskompetenz hat Friedrich Merz auch nicht, der war bei BlackRock. Nein, pass auf, wenn Ralf Brinkhaus nicht Fraktionsvorsitzender gewesen wäre, dann wäre Angie Merkel immer noch CDU-Vorsitzende und sie könnte auch weiterhin Kanzlerin bleiben. Und die nächste Möglichkeit, dass es einen neuen CDU-Vorsitzenden gibt, hätte es dann erst gegeben, wenn der Friedrich Merz schon längst tot gewesen wäre. Und dann hätte es nur noch den Jörn Spahn gegeben. Ich glaube, Frau Merkel wäre auch so nicht nochmal als Kanzlerin angetreten. Ja, aber als CDU-Vorsitzende. Nee, denn das ja auch nicht. Ja, doch. Ja, dann wäre sie nicht. Ihr genauso klebriger Vorgänger war auch nach einer verlorenen Wahl noch im Amt. Und ich glaube nicht, dass die gute Frau Merkel es so mit schwarzen Kassen hat. Naja, ich glaube, ich gehe ganz stark davon aus, dass, nee, das schwarze Kassen macht ja jetzt dann die AfD, die ist wie die CDU vor 20 Jahren. Ja, genau, die besetzen sogar, die zeigen sogar, dass Frauen mittlerweile das können. Also das ist unglaublich emanzipiert, was die da ablegen. Genau, aber ich glaube nicht, dass Frau Merkel tatsächlich gesagt hätte, ach, ich mache das nochmal. Weil sie hätte ja quasi, sie ist ja Kohls Mädchen. Ja. Und sie hat ja Kohls Aufgaben schon erledigt. Jetzt quasi so 16 Jahre. Kohl hat ja auch 16 Jahre. Wäre sie länger im Amt gewesen, wäre sie ja nicht mehr mit Kohl verglichen worden. Sondern dann sofort mit einem ganz anderen Kaliber. Noch ein dickeres Kaliber als Helmut Kohl gab es auch in der CDU. Nee, aber nicht. Einen längeren Führer in Deutschland. Erich Honecker? Na klar. Ach du grüne Nudel. Der Saarländer mit dem komischen Dialekt. Ja, ja, aber das funktioniert nicht. Das war ja ein Wessi, der in den... Verdammt. Frau Merkel ist in Hamburg geboren. Ja, da war doch was. Merken wir irgendwelche Parallelen? Ist da was? Nee, das wollen wir lieber nicht vertiefen. Was mich dann noch interessieren würde... Ich glaube, bei Frau Merkel will niemand was vertiefen. Nicht mal der Joachim. Ja, deshalb sind die ja auch kinderlos. Das muss man ja dazu sagen. Das ist ja immer wieder mal so ein Thema auf diesen Revolverblättern, dass er und sie definitiv nicht mehr zusammen und auseinander wohnen und was weiß ich was. Was ist denn da Sache? Da bist du doch sicherlich auch im Bilde. Dann wirst du doch mit Herrn Brinkmann auch gesprochen haben. Ich habe mit Professor Brinkmann auch darüber gesprochen und Professor Brinkmann meint ja, dass die Angie was von dem von unserem Fotomodel da aus der FDP wollte, aber sie immer noch alleine ist, weil das nicht funktioniert hat. Ja, gut, er ist ja ständig beim Bäcker. Ja, ja, du hast keine Zeit. Brötchen holen und so. Also das auch nicht. Und keine Ahnung, so liberal, dass sie sich jetzt mit den Grünen einlässt, das ist irgendwie so Ménage à trois, das ist nicht so ihrs. Na gut, die Grünen sind ja alles, was man aus ihnen haben möchte. Haben wir ja bei der Jamaika-Verhandlung gesehen. Die haben ja alle Kompromisse gegen sich genommen. Ja, genau, die wären auch in eine Beziehung mit ihr gegangen, aber da hat sie letzten Endes dann doch nicht gesagt. Na, nee, doch lieber nicht. Wunderbar. Da Angela aber übrigens kinderlos ist, wer bekommt eigentlich deren Social-Media-Account, wenn die mal abdankt? Joachim. Okay, auch wenn die nicht mehr zusammen sind. Ja, danach ist er aber sauer, weil er liest, mit wem die so geschrieben hat. Dann muss er aber an ihre SMS ran. Das ist kein Social-Media-Account. Ich glaube, die kriegt eher die Konrad-Adenauer-Stiftung. Das ist kein Social-Media-Account. Ja. SMS ist kein Social-Media. Fernmeldegeheimnis und so. Verdammt. Das Thema der Woche. Kommen wir mal, wo wir gerade schon das Thema Social Media hatten, zu einer Entschuldigung über einen Kurzbotschaftendienst. Peking, China. Oh. Und zwar am 3. Oktober. Oh. Moment. Nein, da ist keine Mauer gefallen. Ich weiß, das war am 9. November. Das ist also die Schauspielerin und Sängerin Fan Bingbing. Schon wieder Bs. Bittet über den chinesischen Kurzbotschaftendienst Sina Weibo. Weibo, ja. Weibo. Bei ihren Fans, die Steuerbehörden und der Kommunistischen Partei China um Vergebung für die Steuerhinterziehung. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua gab bekannt, dass Fan Bingbing rund 883 Millionen Yuan, umgerechnet 111 Millionen Euro, an Steuernachzahlungen und Strafen an den chinesischen Fiskus zahlen müsse. Sie stand seit Juli 2017 in einer Ferienanlage in der Provinz Jiangsu unter Bewachung der Behörden. Wie? 111 Millionen Euro. Wie viel Steuern hat der Würstelmann aus Bayern hinterzogen? Ja, merkst du was? Bisschen weniger. Da siehst du mal, Fan Bingbing. Fan Bingbing. Fan Bingbing. Die wir aus Filmen kennen wie... Was weiß denn ich? Du hast das aufgebracht. Ja, sie ist ja Sängerin und Schauspielerin. Wir kennen sie von Liedern wie... Nein, jetzt schauen wir mal, was die an Filmen, an Filmografie... Die hat mitgespielt in Reunion. Habe ich nicht gesehen. The Lion's Roar. Habe ich auch nicht gesehen. Fall in Love at First Sight. Nein. Dragon's Law 1, The Undercover. Nö. Cellphone. Habe ich eins in der Hand. Die Chroniken von Huadu. Blade of the Rose. Ist das die China-Adaption von Die Chroniken von Narnia? Dann hat sie mitgespielt in allem möglichen Kung-Fu-Hip-Hop. Kung-Fu-Hip-Hop-Filme. Sie hat mitgespielt in Stretch. Das wird wahrscheinlich ein Sportvideo sein. Ja, oder ein Porno. Sie hat mitgespielt in Iron Man 3, aber nur in der chinesischen Version. Davon gibt es eine chinesische Version? Ja. Wahrscheinlich wurde dann sie reingeschnitten an der Stelle, an der eine andere Asiatin unterwegs war ansonsten. Sie hat 2013 auch in einem Film mitgespielt, der heißt One Night Surprise. Meine Damen und Herren, betrachten Sie ganz genau die Mimik des Aushilfs-Jedis. Er überlegt sich jetzt, wann er endlich nach Hause kommt, um den Film runterzuladen. Nein, warum denn das? Klingt das für dich wie ein Porno? Ja. Nein. Doch. One Night Surprise. Und sie hat mitgespielt in X-Men Zukunft ist Vergangenheit. Den habe ich gesehen, aber da kann ich mich nicht an sie erinnern. Es war die Asiatin. Das muss sie echt viel Eindruck hinterlassen haben in dem Film. Ja, dementsprechend Fan Bingbing. Fan Bingbing. Fan Bingbing. Fan Bingbing. Ich würde eher sagen Fan Bling Bling, aber... Fan Bingbing sieht so ein bisschen aus wie die... die eine. Die Stuttgarter Kandidatin beim Bachelor dieses Jahr, was? Ist das die Stuttgarter Kandidatin vom Bachelor? Steht das in ihren Rollen drin? Nee, also sie ist, wie gesagt, Asiatin. Also außer diesem asiatischen Touch dann durchaus. Also, wobei, die Maria heißt sie, Maria Lazareva. Gesundheit. Ist Ukrainerin, also dementsprechend. Dementsprechend hat sie ein Problem mit dem R. Dementsprechend kann sie ein R wunderbar sprechen. Ja, also ist auch eine Form von Asiatin. Oder? Ist ein Ukrainer auch sehr Asiaten. Du weißt doch, alles südlich von Frankfurt ist Balkan und alles östlich von Frankfurt ist tiefster Osten. Ah ja. Sagt der Mensch, der in Marburg studiert hat. Das liegt sowohl nördlich von Frankfurt als auch auf gleicher Höhe. Ja, ja, ich sag's ja nochmal. Also. Ja, ja, ne? Also an der Grenze zur Zivilisation, aber nicht überschritten. Ja, ja. Das ist wichtig. Im. 111 Millionen. 111 Millionen, was kann man damit anstellen? Wie viel? Ich frag mich, wie viel man damit verdienen muss, um so viel Steuern zu hinterziehen. Und die musste dafür nicht ins Gefängnis. Das hat gereicht, dass die sich auf Weibo, dass die da so, hat Weibo auch so 140 Zeichen Beschränkung? Ich glaube, sie hat wahrscheinlich schon die Kohle irgendwann zurückgezahlt und sie saß natürlich in einer Ferienanlage in quasi in Ferienhaft. Ja, nicht in Festungshaft. Bitte schön. Also stell dir das mal vor, du hinterziehst 111 Millionen Euro an Steuern und dann kommen so ein paar halbstarke Chinesen und sagen so, für die nächsten anderthalb Jahre sitzt du im Phantasialand fest. Das wäre ja nicht schlimm. Was jetzt wirklich schlimm wäre, wäre zum Beispiel, wenn du das gesamte nächste Jahr irgendwie am Ballermann festsitzen müsstest. Du, das ist vielleicht für dich ein Problem. Na, für dich auch. Für meine Leber vielleicht. Ja, eben. Aber nicht für mich. Das könnte ich mir schön trinken. Außerdem, ich glaube, das ist nicht so ganz Helene Fischers Format. Das heißt, da könnte ich es auch noch aushalten. Naja, da hast du andere Kaliber. Da hast du dann Michaela Schäfer. Ja. Da hast du Melanie Müller. Ja. Da hast du diesen Typen, der jetzt die ganze Zeit durch die Medien geistert, dessen Namen wieder mal keine Sau weiß, außer er ist aus Köln. Jürgen Drews? Nee, Jürgen Drews ist ja nicht aus Köln. Jürgen Drews ist der König von der Insel, das ist ja... Ja. Aber der macht ja nicht mehr so viel, der soll jetzt auch ein bisschen ruhiger. Ja. Willi Herren, meine ich. Ah, ja, ich erinnere mich düster. Ja, mit dem solltest du dann nicht saufen gehen, weil da wird er ein ganz anderer, sagt er jetzt immer. Ah, okay. Ja, dementsprechend. Ich bin gespannt, ich werde ja Karneval in Köln verbringen. Ja, dann Tim Toupet. Tim Toupet ist super. Dann hast du da noch... Mickey Krause. Mickey Krause hast du noch. Wir lieben Mickey Krause. Ja, also dementsprechend, du siehst... Also für mich wäre das keine Strafe. Festungshaft. Ferienresort. Ferienresorthaft. Ja. Ja gut, für dich vielleicht wäre eine schöne Ferienresort-Strafe so, keine Ahnung, Familienhotel. Wollte gerade sagen, Familienhotel. Das wäre ja so Centerparks oder so. Ja, genau. Ich glaube, dann würde ich 280 Zeichen Entschuldigung schreiben, damit mir das erspart bleibt. Wobei man dazu sagen muss, ich glaube, wenn du 111 Millionen Euro Steuern hinterzogen hast, hast du so viel Geld verdient, um die Blagen alle mit Eis zu versorgen und sagen so, rollt ab. Taktischer Fehler, dann kommen die Kinder immer wieder. Nicht, wenn sie platzen vor Eis. Bei 111 Millionen Euro kannst du so viele kleine, dicke Jungs und Mädchen produzieren, die kommen nicht wieder. Die sind kotzen. Ja. Oder du kannst die Sicherheitsleute abfinden und dafür sorgen, dass sie verschwinden und dann gibst du den Kindern Alkohol und dann... Ja, kommen wir jetzt gerade in den strafrechtlichen Bereich? Nee. Ich finde die Lösung sehr sympathisch. In China ist das nicht strafbar. Sake! Nee, das ist Japan. Ja und? Das sind andere. Das sind die nicht so rundlichen. Wir saufen auch Uso. Ja, nee, ich trinke Uso. Was trinkst du so? Sake, Raki, ja. Manna-Waffel, Neapolitaner-Likör. Oh. Alter, ist das ein pappsüßes, leckeres Zeugs. Ja, das ist sehr geil. Wobei momentan anders bezogen, weil es im Ausverkauf ist, Eierlikör mit Amaretto-Geschmack. Warum? Weil. Nein. Ich fühle mich dann wie meine Oma. Nein. Du fühlst dich dann wie deine Oma? Ja. Du hättest gerne was mit deinem Opa gehabt? Nein. Also nach dem Suff? Ich habe meine Oma bewusst nur als Witwe kennengelernt. Okay. Okay, dann war sie quasi trauernd. Sie war eine lustige Witwe. Okay, ja, sie hatte Eierlikör. Genau. Mit Amaretto. Du weißt doch, wer Wer Probleme hat, hat auch Likör. Das wusste schon Wilhelm Busch. Darf man das noch so übersetzen? Muss man da nicht irgendwie auch noch so eine politische Korrektheit? Wieso? Naja, gibt's da nicht auch noch, also ich meine, vielleicht gibt's ja eine vegane Polizei, eine Alkoholpolizei, eine Alkoholsprachpolizei. Na, ich mein, du weißt, was Pippi Langstrumpfs Vater von Beruf war. Südseekönig. Negerkönig! Genau, er war Südseekönig. Das ist jetzt. Nein. Richtig, wobei ich mich da frage, weil ja, weil er weiß. Das, mein Lieber, zeigt, wie fortschrittlich dieser Mann war und warum dieses sprachliche Aufregen total unangemessen ist. Pippi Langstrumpfs Vater war der erste weiße Negerkönig. Er ist also quasi der Barack Obama der Südsee. Und wer Pippi Langstrumpfs Vater an den Karren pinkelt, pinkelt auch Barack Obama an den Karren und ist damit Trump-Wähler. Okay. Ja, ich wollte schon fragen, der war ja König, der hat sich da integriert und war dann da? Der war, ja. Weil, wenn du als König quasi nirgends irgendwie, wenn du keine, also Truppen, ja, scheint er leider nicht gehabt zu haben. Und dementsprechend muss er ja quasi qua Volkes Wunsch König gewesen sein. Ja, der war halt irgendwie beliebt. Ich meine, das ist... Denn wenn du nicht beliebt warst im Volke, lernen wir von Tarquinius Superbus. Dann wirst du weggetrieben. Genau, siebter, ja, König der Römer und dann war Feierabend. Dann, genau, haben die Konsuln und Ädile, Quästoren und Prätoren. Ja, ich meine, es ist ja auch altbekannt. Ich meine, guck dir die großartige englische Monarchie an. William the Conqueror war Franzose. Wilhelm von Oranien war Holländer. Dann gab's da mal so hin und wieder ein paar Deutsche. Die Russen haben gerne mal deutsche Zarinnen importiert. Die württembergischen Könige haben gerne mal russische Königinnen importiert. Sisi war aus Bayern. Sisi war aus Bayern und ist Königin von Ungarn geworden. Da sollte Viktor Orban mal drüber nachdenken. Na, deswegen mögen ja Seehofer und Viktor Orban sich. Ja, wahrscheinlich. Wegen Sisi noch. Du meinst, die haben auch so eine Liebesaffäre? Nein. Na, dass das Seehofer nicht treu ist, das wissen wir ja. Ja, aber das Viktor Orban... Du kennst dieses Ding. Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Oh, der ist vor kurzem gestorben. Der das geschrieben hat. Ja, ja, aber die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Die größten Homophoben sind angeblich immer so ein bisschen... Sind verschmähte Homos, die haben wir nicht genug geliebt und wir sind an allem selber schuld. Na, die haben einfach sehr schön ihre eigene Sexualität und fühlen sich quasi auch wieder unterdrückt. Ah, okay. Zu wenig geknuddelt. Man müsste halt einfach mal Wladimir und Viktor zusammenbringen und dann guck dir an, Honecker und die haben da immer schön gekuschelt hier auch. Ja, ich weiß, deshalb bin ich gerade ein bisschen irritiert. Ja, ich meine, die haben in der Sowjetunion ja alle immer rumgeknutscht, aber gebracht hat's auch nicht viel. Ne? Ja, aber die waren nicht unterdrückt. Die waren nicht unterdrückt, ja. Die haben keinen Drang unterdrückt, die waren quasi... Ja, die haben das ausgedehnt, aber Ceausescu ist trotzdem am Ende erschossen worden. Ja gut, Trotzki auch, aber es ist egal. Ja. Am Ende muss einer dran glauben, das ist in jeder Religion so. Am Ende muss einer dran glauben. Ja, und jede Religion braucht irgendwie auch Märtyrer, ne? Genau. Und an dieser Stelle ein Wort von unserem Sponsor. Daimler stellt jetzt auch 5 Türen. Multifunktionsfahrzeuge von Ford. Daimler Ford? Ich dachte Opel. So. Entdecke die Möglichkeiten. So, dann haben wir jetzt dieses schlechte Wortspiel mit den Märtyrern auch untergebracht. Ich bin eigentlich mit Fun-Bing-Bing durch. Wie viel Märtyrer kannst du mit 111 Millionen Euro kaufen? Wäre jetzt noch die Frage. Liebe Zuschauer, haut mal in die Tasten. Verratet uns. Genau, wie viel würdet ihr nehmen, um als Oder Märtyrer was würdet ihr mit 111 Millionen Euro anfangen? Und wir merken übrigens, diesen geschickten Move von Milliarden auf Millionen. Das ist weniger Geld übrig jetzt schon im... Ja, wir müssen uns ja ein bisschen das auch für unsere eigenen Oktober. Also ich tease jetzt nur so ein bisschen in Dezember, was jetzt im Dezember kommen wird. Ach so, ja, da geht's dann wahrscheinlich irgendwie wieder mal um Pfandbons von 3,52 € oder so. Ich sehe es schon kommen. Na, siehst du. Das Thema der Woche. Der November. 2018. Der November 2018. Ich muss mal kurz gucken. Das war so ein Tag, wo so viel passiert ist. Freitag, 2. No- Freitag, 2. November 2018. Nashville, Vereinigte Staaten. Mal nicht Deutschland. Mal nicht Deutschland. Okay. Ja, ich habe mich, aber das ist, ja, ausnahmsweise. Denn im 13. Monat mache ich wieder Deutschland. Nashville, Vereinigte Staaten. Erstmals seit 2013 erfolgte wieder die Vollstreckung eines Todesurteils auf dem elektrischen Stuhl. Hingerichtet wurde der 63-jährige Edmund Zagorski, der 1983 für einen Doppelmord an zwei Männern im Robertson County schuldig gesprochen wurde. Okay. Du guckst so nachdenklich. Ich finde ja, das ist so dieses Back-to-the-Roots-Denken. Also ich finde das super. Ja gut, also ich meine, wenn die beiden Morde auch evident nachgewiesen sind und nicht Popper sind. Ja doch. Ne? Also das hätte falsifiziert werden können, ist es aber nicht. Also ist er schuldig. So funktioniert jede Juristik. Zumindest im großen Rechtsstaat der USA. Du bist so lange schuldig, bis das Gegenteil bewiesen wird. Aber nein, ich finde das grundsätzlich großartig, dass die USA sich auf alte Werte zurückbesinnt und man da irgendwie auch ein bisschen drakonischer wieder wird in Sachen Todesstrafe. Ich freue mich dann auch schon auf die Rückkehr von MySpace als gnadenlos furchtbares Social Media Plattform, von der ich Kopfschmerzen bekommen habe. Ich habe da noch nie einen Account gehabt. Ah, du hast nichts verpasst. Es hat nicht viel Spaß gemacht. Okay. War da wenigstens die Nutzerfreundlichkeit? Nee, es war überhaupt nicht nutzerfreundlich. Beziehungsweise du konntest Musikvideos einbinden. Das war das Einzige, was... Hast du ein Musikvideo gedreht? Nee, du konntest von Bands, die MySpace-Profile hatten, konntest du dann dir Videos auf deine eigene Wand machen. Und immer wenn dann Leute auf deine Internetseite, auf deinen MySpace-Profil gekommen sind, ist dann irgendwie... irgendwie dieser Metal-Song runtergeschrammelt bis zum geht nicht mehr. Und wenn du dann 10 Minuten auf dem Profil warst, dann warst du danach tot. Es ist also auch im Prinzip eine historische Hinrichtungsmethode aus der Frühzeit des Internets, worüber Donald Trump vielleicht auch mal nachdenken sollte. Ach ja, da erinnere ich mich, warum es Gimmicks nicht mehr gibt. Gmx hatte ja mal eine Zeit lang eine Community, die sich Gimmicks nannte. Oh Gott, so mit Foren und so. Und genau. Chats. Und mit Chat und Forum. Oh ja, oh Gott, da ging es ja. Da ging es doch niveauvollerweise auch nur ums Ficken, oder? Nein. Dann waren wir in unterschiedlichen Foren. Ja, definitiv. Ich war da im Hip-Hop-Forum. Da ging es definitiv nicht um Ficken. Ja, gut, das wissen wir ja, dass Hip-Hopper tendenziell untervögelt sind. Deshalb ist da auch immer so latente Aggressivität in ihren Texten. Und der Chat war definitiv auch nicht so ganz vögelfreundlich. Ja. Ich glaube, die Nutzerfreundlichkeit war da auch nicht gegeben. Die Nutzerfreundlichkeit des Internets war früher insgesamt... doch, ChatCity war toll. ChatCity. Oh Gott. Ich fand ICQ schon immer sehr unnutzbar. ChatGPT hatte nämlich Whisper-Funktionen und Invite-Funktionen für separate Chaträume. Du konntest quasi mit Leuten whispern oder eben spezielle Chaträume aufmachen. Ah, okay. Ich fand von da aus ist man meistens über das ICQ gewechselt, ja, weil es einfach schöner war. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja Purist, ich fand diese ganzen Chat-Tools irgendwie doof und fand doch IRC sehr viel cooler. IRC war teilweise bedienerfreundlich, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, wie es funktioniert. Ja klar, du musstest ein Nerd sein. Und ja, naja, wen wundert's? und ich meine, aber wie gesagt, ich finde, das ist ein positives Zeichen, das, was da in Trumpland gesetzt wird. Ich freue mich dann auch schon auf die Wiederkehr im Prinzip der Sklavenhaltung. Das hat sich, ja, das ist auch schön. Und der krönende Abschluss könnte ja eigentlich sein, jetzt wo das Vereinigte Königreich im nächsten Jahr wieder frei ist, könnte sich die USA doch eigentlich wieder vermählen und wieder zur Kolonie werden. Wenn man sich auf alte Werte zurückbesinnen möchte. Na, ich frage mich gerade, was ist an dieser Todesstrafe so besonders? Wird nicht ansonsten sowieso Land auf Land ab, überall da, wo es noch legal ist, eine Todesstrafe vollzogen? Ja, Land auf Land ab wird die Todesstrafe vollzogen. Aber der elektrische Stuhl, das ist schon so eine US-amerikanische Spezialität. Ja, aber ich meine... Das ist die mit der Leidenschaft dieser Menschen für Barbecue, glaube ich, zusammen. Ja, setz mich kurz ins Bild. Es ist schon so, dass in Amerika die Todesstrafe also täglich mindestens einmal so vollzogen oder vollstreckt wird. Mm, oder müssen die Jungs im Knast alle noch irgendwo arbeiten? Die Jungs müssen im Knast den ganzen Tag fertig in ihrer Zelle sitzen. Die dürfen gar nichts mehr. Doch, die müssen arbeiten. Nee. Todeszelleninsassen nicht. Achso, ja, Todeszelleninsassen nicht, klar. Die müssen nicht mehr arbeiten. Die müssen zwar für, der gute Mann hat 1983 die Leute umgebracht, also ne, als du brauchst echt viel Sitzfleisch, um am Ende hingerichtet zu werden. Okay. Ne, hat über 30 Jahre gebraucht. Also es ist nicht so alltäglich und also die Meldung ist schon verblüffend, weil in den USA richtet man ja sonst gerne mittlerweile mit der Spritze hin, wenn ihnen nicht gerade mal wieder die Medikamente ausgehen. Na gut, kann natürlich sein, dass genau das passiert ist. Das ist quasi. Das ist tatsächlich auch passiert, aber. Und wie gesagt, Monsanto wurde gekauft von Bayer. Ja, ja, genau. Und ich glaube, Bayer ist tatsächlich so einer der Hersteller der Medikamente, die da genutzt werden, und die haben irgendwann gesagt, wir wollen nicht mehr. Das aber das ist so. Wenn sie den gekreuzigt hätten, dann würden wir sagen, könnte man sagen, okay, da ist schon ein bisschen. Also der elektrische Stuhl, dieses, du kriegst einen Schwamm auf den Kopf und dann wirst du gegrillt. Das ist also erschießen ist nutzerfreundlicher, sagen wir es mal so. Und ja, aber dann, was Patronen kosten. Ja, aber wir ziehen, die ziehen Strom doch. Strom ist ja genügend da. Die ziehen die Leute doch jetzt, also ihre Armeeleute da aus Syrien ab, ne? Die haben dann plötzlich keinen Job mehr. Aber Patronen. Also, ne, Make America Great Again, der will doch Jobs in die USA zurückholen. Also kann man doch die armen Soldaten, die plötzlich nichts mehr zu tun haben, als Erschießungskommandos benutzen in den US-amerikanischen Gefängnissen. Ja, aber Erschießen ist ja viel zeitärmer. Ja? Der Mensch, der dann quasi den Schwamm besorgt, also der zum DM fährt oder zum Rossmann, den Schwamm kauft, den Eimer mitbringt, den Schwamm ins Wasser, das ist ja auch nochmal Zeit. So einmal Erschießen, das ist ja schnell gegessen. Das ist ja. Und du musst so einen elektrischen Stuhl ja auch warten, dafür muss ein Elektriker ins Haus. Damit schaffst du viel mehr Arbeitsplätze als bei Erschießungskommandos. Und was macht der elektrische Stuhl als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme? So habe ich das noch gar nicht gesehen. Erschießen ist ja viel, viel simpler. Du brauchst ja nicht mehr einen Raum. Du kannst ja irgendwo draußen machen. Das könnte man noch ausweiten. Ich meine, der Strom muss ja auch irgendwo hergestellt werden. Der Strom ist gar genügend da. Man könnte doch diese Syrien-Rückkehrer, die ganzen Soldaten, ich meine, die sind ja, in Deutschland sind die ja auch problematisch und werden überwacht, in den USA wird das bestimmt genauso sein, die könnte man dann auf Laufbänder stellen, dass die den Strom produzieren müssen. Siehste. Das ist natürlich. Man könnte behaupten, das ist eine kardiologische Maßnahme. Ja, genau. So Kardiotraining und genau, ihr dürft nebenbei jemanden töten, das kennt ihr. Genau. Das ist super. Ja. Also siehst du, es ist quasi back to the roots. Und damit sind dann auch Soldaten nicht Mörder, sondern Soldaten sind. Leisten einen wertvollen Beitrag zum Staatswesen. Genau. Das ist nicht back to the roots, das ist zurück in die Zukunft. Und sie verteidigen quasi auch ihr Land bei sich zu Hause, denn diese Täter sind ja überführte Täter, die was Böses gegenüber dem Land tun. Ja, genau, das sind sie fortschrittlicher als wir. Wir verteidigen unser Land am Hindukusch. Der Amerikaner verteidigt sein Land in Nashville. Weil auf dem Laufband. Der Nordkoreaner schon vor Nashville steht. Oder auf dem Laufband. Oder auf dem Ergometer. Oder was haben wir noch? Crosstrainer. Stepper, ja. Rudergerät. Genau, also du kannst da auch Vielfalt reinbringen. Du kannst quasi, jeder tötet nach seinem Gusto. Jeder möge nach seiner Fasson tödlich werden. Das wusste schon der alte Fritz. Da siehst du. Jeder nach seiner Fasson tödlich werden. Model Combat. Finish him. Naja. Gibt's dazu noch irgendwas zu sagen? Nee. Außer der Tatsache, dass wir von diesem Thema ganz weit weg und wieder ganz nah ran sind. Das war elegant, oder? Beim letzten Mal haben wir uns einfach nur davon wegbewegt und jetzt haben wir eine Wellenbewegung gemacht. Das siehst du mal. Das Thema der Woche. Ist schon wieder fast vorbei, ne? Ja, Dezember. Krönender Abschluss. Interessanterweise, ich hatte eine amerikanische Nachricht in Purchase. Purchase, ne? Verstehst du? Purchase. Purchase oder Purchase? Purchase. Also Purchase. Bezahl. Ja, genau. Bezahlen. Pepsi hat bezahlt. Dann war es Peking und jetzt kommen wir in die wichtigste Stadt Europas, nämlich Berlin, Deutschland. Das Bundesministerium der Finanzen und die Jewish Claims Conference, JCC, mit Sitz in New York, damit schlagen wir die Brücke zum Anfang. Einigen auf eine. Denken Sie sich an dieser Stelle ein sich und stellen Sie fest, dass der Aushilfs-Jedi von Haus aus Texter ist und nicht darauf klarkommt, dass ein Rechtschreibfehler in einem Online-Text ist. Also dieser Satz ist so viel zu lang. Einigen sich auf eine symbolische Entschädigung für Überlebende der Kindertransporte in Form einer Einmalzahlung von 2.500 Euro. Rund 10.000 jüdische Kinder wurden während des Nationalsozialismus nach der Reichspogromnacht am 9. November 1938 aus dem Deutschen Reich und den annektierten oder besetzten Gebieten in sichere Staaten gebracht, davon in den meisten Fällen zunächst nach Großbritannien. Der Kindertransportfonds wird nach Angaben der JCC am 1. Januar 2019 starten. Also 2.500 für 10.000 Kinder. Ich hab's ja nicht so mit Zahlen. Das heißt, zack, zack. Das heißt, 25 Cent bekommt jedes Kind, das damals verschickt worden ist. 25 Cent, das ist immerhin der Pfand für eine Plastik-Pepsi-Flasche. Ich vermute mal schon, dass jedes Kind die 2.500 bekommt. Meinst jedes... Okay, ja, das heißt, das wären dann insgesamt 2.500 Euro mal 10.000 Kinder. Das heißt, ich hänge da einfach 4 Nullen dran, dann muss ich da jetzt Punkte dran setzen. Das sind insgesamt 25 Millionen Euro. Wie viel Steuern hat die Frau... Van Bingbing? Hat Frau Blingbling hinterzogen? Du könntest also mit Van Bingbing knapp... ja. Die könnte das mit der chinesische Staat könnte mit den Steuermehreinnahmen, die er durch Fan Bling Bling hatte, das Ganze mehr als viermal ausschütten. Ja. Ja. 2.500 Euro kriegst du quasi, weil du mal so weggeschafft worden bist. Und ich wette, die sind mit Zügen von der Deutschen Bundesbahn damals gefahren. Und die Deutschen Reichsbahn. Sie können nicht nachweisen, dass sie damals ein Ticket hatten und müssten von den 2.500 Euro jetzt auch noch das erhöhte Transportentgelt von mindestens 60 Euro nachzahlen. Oder sind es mittlerweile 80? Du könntest jetzt vielmehr mal fragen, wie viel Kinder könnte man mit Soda-Stream-Sprudlern ausstatten, zu Fan Bingbing schicken. Ja? So viel dazu. Und ihr den Pool aufsprudeln? Nein, tatsächlich, also 2.500 Euro. So als Entschädigung. Ja. Symbolisch. Symbolisch. Also ich kenne das ja, dass symbolisch ist immer so 1 Euro. Also das wäre symbolisch. 2.500 Euro ist, das fällt mehr in die Kategorie Unverschämtheit. Na, das kommt in die Kategorie, wir wollen halt nicht nur 1 Euro geben, was symbolisch wäre, aber wir wollen jetzt auch nicht, dass es uns wehtut. Also 25 Millionen. 25 Millionen. 25 Millionen Euro. Wie gesagt, 111 Millionen Steuerrückzahlung von Frau Van Bingbing. Ja. 111. Guck mal, das ist eine Stelle mehr. Ja, logisch ist es eine Stelle mehr. Ich wollte das nur noch mal für unsere Zuschauer hier auch, damit die das sehen, die... Das ist 4,5-fach. Ja, ich weiß, ich unterstelle unseren Zuschauern, dass es denen ähnlich geht wie mir und dass die sich so große Zahlen nicht mehr vorstellen können. Deshalb habe ich es ihnen hier aufgeschrieben. 4,5-fach. Ja, ja. Ja, ja. Das 4,5-fache von 1 ist 4,5. Da kommt keine Stelle dazu. Und jetzt kannst du mal überlegen... Wie viel Van Bingbings brauchst du, um dir ein israelisches Spulunternehmen zu leisten? Da kannst du dich auch mal rechnen. Das ist so schön. Also, das ist Van Bingbing. Und wie viel hat das Sprudelunternehmen gekostet? 2,3? 2,5? 2, schauen wir nochmal nach. Also, das war im August. Das ist eine Van Bingbing. Das sind Kinder. Zack, zack. Kinder gehen auf 4 Beinen. Kinder gehen auf 4 Beinen? Ja, ja, sonst kann man sie nicht von Menschen unterscheiden. Kinder sind Menschen? Nein, Kinder sind keine Menschen. Menschen sind erst dann Menschen, wenn sie selbstständig überlebensfähig sind. Das heißt, ich habe bei vielen Erwachsenen auch so meine Zweifel, dass das Menschen sind. Ach du Schande. Wir müssen, glaube ich, echt mal... 3,2 Milliarden. Das heißt 002.3. Und das sind quasi, das sind Pepsi-Flaschen. Genau. Das ist, grob gesagt, ist das 32-fache. Jetzt mal so überschlagen. Ja. Also wir brauchen 32 Frauen. 32 chinesische Sängerinnen und Schauspielerinnen. In Personalunion, das sind 3.2, so. Ja. Das ist das in Kindern 32, das heißt, wir brauchen 32 mal 4 sind viel, 128. So Pi mal Daumen. Drücken wir es doch einfach so aus. Du kannst mit den 3,2 Milliarden ja nicht nur so ein israelisches Unternehmen einfach mal aufkaufen, ja, sondern den kompletten Transport der gesamten Firma, die von Israel nach Amerika verschifft werden müsste. Die Transportkosten könntest du nutzen, und auch nochmal 10.000 Kinder zu entschädigen. Mhm. Da hättest du mehr wahrscheinlich davon. Und du könntest die Lokomotiven kaufen. Und du könntest die Schiffe kaufen, mit denen wir nach Großbritannien gekommen sind. Damals gab es ja noch nicht den Euro-Tunnel. Ach, stimmt. Dementsprechend, ja, es ist eine Frechheit. 2,500, das ist, was? Ernsthaft? Also symbolisch schön, aber, und wir reden darüber, dass es der Finanzminister war, der sich darauf geeinigt hat. Möchtest du jetzt darauf anspielen, welches Parteibuch dieser Finanzminister hat? Nee, weil seit dem 1.1. gibt es diese Partei ja wahrscheinlich nicht mehr. Die haben sich unter Garantie zum 31.12. vor lauter Scham aufgelöst. Das glaube ich nicht. Die sind mittlerweile sehr schambefreit. Naja gut, also man merkt, unser Finanzminister ist tatsächlich ein Sparfuchs. Ja, also der... Selbst bei humanitären Dingen. Der kann mit Zahlen umgehen. Ja, also selbst bei humanitären Dingen ist er durchaus sparsam. Ja. Das ist, ja, ich meine, der ist halt im Herzen Schwabe. Muss das Geld zusammenhalten. Könnte ja sein, dass man das braucht. Wenn der Herr Scholz. Der Herr Scholz, ja. Der alte Hamburger Kaufmann. Ja, der ist im Herzen sicherlich kein Schwabe. Angela Schwabe behauptet ja auch, dass sie die Merkelsche Hausfrau in sich entdeckt hat. Oder umgekehrt. Oh mein Gott. Na gut, also. Zumindest wird Zeit, dass dieses Jahr vorbeigeht. Ja, es ist ja vorbei. Wir haken es jetzt nur noch ab. Was war eigentlich bei dir der Zusammenhang zwischen den drei Dingen? Ursprünglich war es mal ein loser Zusammenhang, dass es irgendwie um Social Media Accounts geht, immer mal wieder. Ah. Du hast jetzt immer den Social Media Account dazu konstruiert, weil bei der Todesstrafe war er jetzt definitiv nicht dabei. Da fiel mir dann MySpace ein. Und wie furchtbar ich MySpace fand. Ja, wir hätten ja auch darüber sprechen können, was dieser Typ für einen Social Media Account gehabt hätte, wenn er Social Media noch kennengelernt hätte, wenn er nicht 83 schon in den Knast gekommen wäre. Genau, hätten wir darüber sprechen können. Aber wir hätten darüber sprechen können, welche glückselige Insel dieser Mensch bewohnt hat ohne Social Media. Ja, dann hätte ich aber sein Leben recherchieren müssen. Und hätte mich... 83 in den Knast, da hat er kein Social Media. Ja, der hat kein Social Media, aber ich hätte mich mit ihm beschäftigen müssen, was er gerne mag, welche Foodporn-Bilder er auf Instagram gepostet hätte. Und also ein Gedönse. Und ob er eher Katzen- oder Hundebilder auf Twitter geteilt hätte. Also siehst du, das wäre Arbeit gewesen, und du weißt doch, ich bin arbeitsscheues Gesinde. Dementsprechend, deswegen machen wir jetzt auch Winterschlaf. Genau. Wir können jetzt mal sagen, wir machen ja immer kurz den Trenner einfach erstmal. Mach mal. Kurz vor Schluss. Danke. Bitte. Das ist mich jetzt kurz vor Schluss, und das war die erste Staffel von Die Elite. Wir waren, glaube ich, die am längsten laufende erste Staffel der Welt. Ja, aber das war die erste Staffel von Die Elite. 100 Folgen, und ja. Wir wissen nicht, wer mehr gelitten hat, wir oder ihr. Aber wir wissen, dass es von Folge zu Folge besser wurde. Ja. Und ja, jetzt freut euch einfach mal auf die zweite Staffel. Ja, genau. Also wir haben da doch so ein paar Ideen, auch so negativ ich hier manchmal bin, und der Aushilfsjedi mich manchmal auch schimpft, wenn die Kamera aus ist. Seid gespannt. Ja, also wir haben ein paar Ideen, und es wird lustig werden. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Jo. Ich glaube, haben wir doch irgendwas, was wir sagen müssen, kurz vor Schluss. Dass wir sie lieb haben. Also ich liebe euch doch alle. Ich meine, wen es jetzt nicht mehr interessiert, der kann jetzt abschalten. Wir können noch ganz kurz sagen, wir hatten natürlich jetzt noch 20.000 Ideen, die werden wir jetzt hier nicht mehr verwurschten, die werden wir vielleicht aber auch in der anderen Idee nicht verwurschten, dementsprechend. Schade, ne? Das ist ja nicht unser Problem, sondern deren. Genau. Also, wenn natürlich der Wunsch da ist, die erste Staffel noch endlos in die Länge zu ziehen, wenn es irgendwie Gelbwestenaufstände gibt vor dem Hauptquartier der geheimen Weltverschwörung, dann wird es vielleicht ein Revival geben, aber ansonsten, jo, das war jetzt wirklich die erste Staffel. Genau. Und die Geekers sind jetzt übrigens auch in der Winterpause, also dementsprechend. Können wir schlafen. Genau. Es hat uns, glaube ich, ganz viel Spaß gemacht. Ich glaube auch. Jo, und in diesem Sinne. Macht Jod. Tschö. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushilfsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieelite.org.